Der Hindelschatz. In Johanngerogenstadt lebte ein Fundgrübner namens Hähnel. Dieser besaß in Johanngerogenstadt in Breitenbach eine Anzahl Gruben, die reiche Ausbeute gaben. Er erlangte auf diese Weise ein großes Vermögen. Von einem Teil seines Geldes ließ er die Kirche innen vorrichten. Er erwarb auch in der alten Kirche einen eigenen Sitzplatz, ein sogenanntes Stübel, das Hähnelstübel. Als Dank für seine Stiftung gestattete ihm die Kirche, von seinem Wohnhaus aus einen unterirdischen Gang zum Gotteshaus zu bauen. Und diesen benutzte er auch regelmäßig, wenn er in diese Kirche wollte. Sein Bargeld hob der Fundgrübner Hähnel niemals in seinem Hause auf. Vielmehr hatte er hierfür in dem unterirdischen Gange ein Versteck, das er völlig geheim hielt. Es wusste auch nach seinem Tode niemand, wo das viele Geld zu finden sei. Beim letzten großen Stadtbrand brannte auch das Haus des Fundgrübners mit ab. Das Mundloch zu dem unterirdischen Gange, das schon zu Lebzeiten Hähnels nicht so ohne weiteres aufzufinden war, war jetzt durch die zusammengestutzten Mauern vollendens verschüttet und noch schwerer zu entdecken. Die Brandstelle wurde verkauft und der neue Besitzer ließ ein neues Haus errichten. Dazu wurden auch die Steine verwendet, die vor dem Mundloch des Ganges lagen. So entdeckte der neue Besitzer den Gang und schließlich auch den großen Schatz, der im Gang verborgen war. In dem Schatzkasten waren so viele Münzen, dass sie mit dem Schubkarren weggeschafft werden mussten. Der glückliche Finder konnte mit Recht sagen: "Wir können unser Haus mit preußischen Talern decken." Als der ehemalige Besitzer der Baustelle von dem Auffinden des Schatzes erfuhr, ärgerte er sich, dass er, solange er in dem Haus lebte, niemals den Gang gefunden hatte. Er besann sich auch jetzt, dass an der Stelle, wo das Mundloch war, immer ein Wasserbottich gestanden hatte. Auf dem Wasserspiegel hatte er oft ein sonderbares Flämmchen gesehen. Wenn er diesen Zeichen verborgener Schätze nachgegangen wäre, hätte auch er bestimmt den Gang entdeckt.